Die deutschen Emigranten in Moskau denunzierten sich gegenseitig, um die eigene Haut zu retten oder einen lästigen Konkurrenten loszuwerden. Wie viele tatsächlich an eine kurz bevorstehende und von Stalin nur mit harten Maßnahmen zu verhindernde Konterrevolution glaubten, ist nicht mehr auszumachen. Die Bilanz des großen Terrors fiel erschreckend aus. Es sei ein dreijähriges Verhaften, Deportieren und Ermorden gewesen, schreibt Alexander Behrens in seiner Becher-Biografie. Millionen Menschen hätten dabei ihr Leben verloren, darunter 3/4 aller deutschen Politemigranten in der Sowjetunion. Auch nachdem die ersten großen Verhaftungswellen vorüber waren, blieb die Angst, besonders im Moskauer Hotel Lux, in dem überwiegend deutsche Emigranten lebten. Jeder musste jederzeit damit rechnen, denunziert zu werden. Für Journalisten wie Ernst Fischer, die schreiben konnten und ideologisch gefestigt waren, boten sich nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion reiche Betätigungsfelder. So erhöhte der deutsche Dienst von Radio Moskau seine Zahl von festen Mitarbeitern deutlich. Sie stieg von 5 auf 20. Hinzu kam ein großer Stab von freien Mitarbeitern. Fast alle hatten keine Rundfunkerfahrung. Ernst Fischer erinnerte sich, mit welchen Gefühlen er vor dem Mikrofon saß. Allein in dieser Zelle, ins Leere sprechend, für wen, musste ich mir suggerieren, dass ich gehört werde. Und musste mir diesen Hörer, diese Hörerin vergegenwärtigen. Zunächst also sprach ich für meine Mutter. Für alle, die unseren Sieg herbeisehnten und in ihrem Alleinsein des Trostes der Ermutigung bedurften. Ferner musste ich den kleinen Gruppen, die es wagten, ihren Apparat auf Feindpropaganda einzustellen, gegen die Fanfaren der Führer sachliche Argumente geben. Argumente, die sich zur Verbreitung eigneten. Schließlich durfte ich nicht zu einer anonymen Masse sprechen, sondern einmal zu diesem, einmal zu jenem lebenden Menschen. Und zu sprechen war von Russland. Das ist kein Land wie Frankreich oder Deutschland, das ist ein Land ohne Grenzen, ein Kontinent, der größte aller Kontinente. Denkt an Napoleon. Je weiter ihr vordringt, desto weiter ist es zurück. Und eines Tages gibt es kein Zurück mehr. Der Sommer wird zu Ende gehen, der Winter wartet auf euch. Ihr werdet euch zu Tode siegen. Jeder Schritt vorwärts ist ein Schritt ins Nichts. 1941 wurde Fischer zum Chefkommentator des Deutschen Dienstes ernannt. Im Gegensatz zum deutschen Dienst der BBC kamen deutsche Emigranten in allen Programmsparten selbst zu Wort. Der formale Leiter des deutschsprachigen Dienstes von Radio Moskau war aber immer ein Sowjetrusse. Allerdings hatten die Exilorganisatoren der kommunistischen Parteien ein gewichtiges Wort mitzusprechen, wobei es nicht selten zu kleineren Reibereien zwischen den Funktionären der deutschen und der österreichischen KP kamen. Die deutschsprachige Redaktion mit ihrem Chefredakteur Sepp Schwab an der Spitze war einer politisch-ideologischen Führungsgruppe untergeordnet, die aus sowjetischen Propagandaoffizieren der Roten Armee, ranghohen KPDSU-Funktionären und führenden KPD-Kadern unter der Leitung des früheren kommunistischen Reichstagsabgeordneten Walter Ulbricht stand. Diese Gruppe war zuständig für die Planung der Sendungen und die Vorzensur. Ulbricht sprach auch selbst Kommentare. Er war später maßgeblich am Aufbau der DDR beteiligt, leitete das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und wurde 1960 Vorsitzender des Staatsrats. Neben Ulbricht, Fischer und anderen Funktionären der kommunistischen Parteien von Deutschland und Österreich schrieben fast alle deutschen Emigranten für Radio Moskau. Darunter waren die späteren DDR-Spitzenpolitiker und Funktionäre Anton Ackermann, Martha Arendtsee, Bernhard Köhnen, Hans Mahle, Fred Oelsner, Wilhelm Pieck, Karl Raab, Hans Rodenberg, Sepp Schwab, Ernst Wendt und Otto Winzer. Bemerkenswert ist die große Zahl von Künstlern, die für den deutschsprachigen Dienst von Radio Moskau arbeiteten. Regelmäßig oder zumindest gelegentlich schrieben, sprachen und sangen unter anderem die Schriftsteller Willy Bredel, Max Keilson, Theodor Plivier, Erich Weinert und Friedrich Wolf, die Schauspielerin und Schriftstellerin Hedda Zinner, der Sänger und Schauspieler Ernst Busch, die Schauspielerin Lotte Löbinger und die Publizistin Ruth von der Mainburg. Auch der als expressionistischer Dichter berühmt gewordene Johannes R. Becher verfasste seit April 1942 regelmäßig Kommentare, von denen sich aber keine Aufnahmen erhalten haben. Becher lebte seit 1935 in Moskau und hatte die gegen ihn gerichteten Angriffe während des großen Terrors unbeschadet überstanden. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg der erste Kulturminister der DDR. Aber 1957 fiel er durch seine antistalinistische Haltung in Ungnade. Noch 1937 hatte er Stalin ein großes Epos gewidmet, das aber unveröffentlicht blieb. Darin heißt es: Grenzenlos ist er, der Name, so wie grenzenlos die Leere ist, die ihm den Namen gab. Es reicht der Name durch die Kontinente. Er riss die Grenzen auf und überschreitet Meer und Gebirge. Er klopft an überall. Wo Arme sind, dort kehrt er ein und setzt sich unter sie mit seinem Wort. Das hält die Köpfe auf und lässt das Herz sich wärmen.